gegeben, ist für den Herrn getan. Kommt, sagt es allen Leuten, hilft, dass es auch die Blinden sehen. Kommt, sagt es allen Leuten, der Herr ist hier bei uns. Bring ihm deine Gaben und gib dich ganz dem hin. Dass du zu ihnen